Hör die Vögel singen gern. Was tust du, was tust du? Damit preisen sie den Herrn. Was tust du? Danke Gott, der dich so liebt, dass er dir das Leben gibt. Vögel tun das jeden Tag, was tust du? Vögel sorgen sich nicht krank, was tust du, was tust du? Singen dafür Gott den Dank, was tust du? Danke Gott, der dich so liebt, dass er dir das Leben gibt. Vögel tun das jeden Tag, was tust du? Vögel leben froh und frei, wie lebst du, wie lebst du? Singen, was auch immer sei, was tust du? Danke Gott, der dich so liebt, dass er dir das Leben gibt. Vögel tun das jeden Tag.